Hände schwitzen, Ungeduld, Kopf raucht. Ermat, Grund City, Russia, Moskau. Stresser Blick, Gesichter ohne Mimik. Zivis observieren, in dem Honda Civic. Die Träne fließt, weil Ahmad seine Seele fliegt. Boom, passiert schnell, wenn du mit den Regeln spielst. Piraten ohne Nasihat, brechen ein mit ner Plastikkarte in den Asiamarkt. Bedrohen den Kassierer, Klassiker. Am Tatort des Magazin Lacoste, Kapitiv Marok, Arabi Pardon. Gewalt droht am Bahnhof, das Bild von dem Phantom klebt an dem Waggon. Im Hintergrund läuft die Melodie von Beethoven. Junkies auf Klebstoff, Banditen auf Beton. Ghetto. Antennen aus dem Balkon, Festnahmen, Handschellen und Marlboro. Unsere Denkweise, Gewalt und Brecheisen. Lederjacken-Image, Tätersprache-Mimik. Unsere Denkweise, Gewalt und Brecheisen. Lederjacken-Image, Tätersprache-Mimik. Nachts maskiert auf dem Motocross fliehen. Totschläger unterm Trikot Moskau-Lokomotiv. Samstag mit der Bande vorm Toto-Lotto-Kiosk. Die Scheine haben Spuren aus nem Hinterhof in Rio. Gauerts werden wüten, wenn Mahamis lügen. Und dann hören sie auf zu atmen in Plastiktüten. Ganoven mit Prinzipien. Regel Nummer 1, beschütze die Familie. Papa guckt die Filme immer noch in Schwarz-Weiß. Mama weint, am Onkel zack ins Grabstein. Erst arm, dann reich, ich hab Blut geleckt. Ich bleib nur gerecht, Rap bleibt nur Geschäft. Am Schmuckladen Schaufenster von der Rolex träumt. Verwirklich dein Traum mit Gewalt, bedroh den Zeugen. Hellblaue Jeans, den Revolver am Steißbein. Die Kugeln in der Bauchtasche, Ghetto-Classic-Lifestyle. Unsere Denkweise, Gewalt und Brecheisen. Lederjacken-Image, Tätersprache-Mimik. Unsere Denkweise, Gewalt und Brecheisen. Lederjacken-Image, Tätersprache-Mimik. World turn black.